darf gleich weitermachen. Also ich fand das sehr, sehr ja, wunderbar. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Steht in Jesaja. Das war ein Text, den ich in meiner ganz frühen Jugend schon genossen habe, muss ich sagen. Obwohl ich damals einfach Christ war. Also sagen wir mal, ich war getauft. In meiner Gemeinde gab es Erwachsenentaufe. Und ich war ihm getauft. Ich war Christ. Aber der Text hat mich damals schon ganz stark berührt. Weil ich habe dich, das sind die alte Luther-Übersetzung, ich habe, da sind immer noch Texte in mir drin, die kann ich auch gar nicht in andere Übersetzungen in meinen Kopf reinbekommen. Will ich auch gar nicht wirklich. Weil die haben mich damals dann so getroffen. Und wenn du überlegst, Gott hat gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt. Schon immer. In aller Ewigkeit. Stell dir das mal vor. Gott hat dich schon geliebt. Da warst du noch lange nicht hier auf dieser Erde. Nicht nur hier, sondern noch gar nicht auf dieser Erde. Er hat dich geliebt, weil er dich haben wollte. Hat er dich auf die Erde geschickt. Er hat dich hierher geschickt. Er hat dich zu sich gezogen aus lauter Güte. Steht in dem Text. Es ist Gnade, es ist seine Güte, dass er uns begegnet ist, dass er unsere Herzen bereit gemacht hat, überhaupt ihn anzunehmen. Weil wir haben ja nicht ihn gesucht, sondern er hat ja uns gerufen. Der Heilige Geist wirkt ja lange im Voraus. Also ich habe das auch schon mal erzählt, ich war mal ein paar Jahre weg von Gemeinde. Ich habe mich nie innerlich ganz gelöst, aber ich habe nicht so gelebt. Und hätte er mich da nicht gezogen und zurückgebracht, würde ich heute nicht hier sein. Ganz sicher nicht. Er ist einfach da. Er ist einfach immer da. Und was ich auch wirklich sagen möchte, das ist jetzt nicht als Kritik, nur es fiel mir jetzt eben gerade auf und da müssen wir echt, wir sind neue Schöpfungen. Wir sind aus Gott geboren. Da müssen wir wirklich unser Denken verändern. Ich habe das mal richtig trainiert, aber inzwischen bin ich auch manchmal rückfällig und sage auch das Alte wieder, was ich eigentlich nicht mehr will. Aber es ist nicht unsere Krankheit. Wenn wir eine Krankheit haben im Körper oder in der Seele, ist es nicht unsere Krankheit. Weil wir sind aus Gott geboren. Bei Gott gibt es keine Krankheit. Sag mal ganz laut, bei Gott gibt es keine Krankheit. Ich bin aus Gott geboren. Also es ist nicht meine Krankheit. Okay, wo kommt das denn her? Also ich habe auch noch was in meinem Körper. Das Ohr ist in Heilungsprozess. Und das wird auch geheilt werden. Jeder hat noch seine Dinge im Körper, die noch nicht 100% funktionieren. Aber es ist nicht meine Krankheit. Ich höre zwar nicht bestimmte Töne nicht so gut auf dem Ohr, andere höre ich extrem gut. Zum Beispiel, wenn jemand sehr laut und sehr hoch spricht oder singt, dann dröhnt das in meinem ganzen Kopf. Dann halte ich halt das Ohr zu. Bis es völlig geheilt ist, dann brauche ich es nicht mehr zuzuhalten. Aber das ist nicht meine Krankheit. Ich lasse mir doch nicht vom Teufel erklären, dass ich krank sei, wenn ich eine neue Schöpfung aus Gott geboren bin. Das muss mal echt in unsere Köpfe rein. Also ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber das kommt jetzt hier so hoch. Und dann sage ich es auch. Das muss in unsere Köpfe rein. Ich habe keine Krankheit. Ich habe Symptome in meinem Körper, sind Krankheitssymptome, aber es ist nicht meins und es kommt nicht von Gott. Wenn ich mich mit etwas identifiziere, dann lebe ich auch so. Wenn ich mich jetzt mit Krankheit identifiziere, ich verrate euch mal was kaum einer weiß. Astrid weiß es, glaube ich, nur. Mir ist mal ein ganz bewusst ein dicker Mercedes über den Fuß gefahren. Ganz bewusst. Ich will die ganze Geschichte nicht erzählen. Ich bin hinterher zur Polizei gegangen und habe das angezeigt. Ein Mercedes über diesen Fuß. Ich hatte jahrelang keine Beschwerden. Ich habe immer nur gesagt, Gott, nichts wird mir schaden. Auch dieser Mensch, der Plan war ganz offensichtlich, über mich ganz rüber zu fahren. Aber ich habe nicht mit dem Fuß angefangen, sondern ich habe mit dem Fuß angefangen. Und insofern durfte er von Satan aus, er nur über diesen Fuß fahren. Weißt du, Gott beschützt uns immer und überall, wenn wir ihm vertrauen. Ich hatte jahrelang, jahrelang hatte ich keine Beschwerden. Jetzt habe ich manchmal Beschwerden. Aber das ist nicht meine Krankheit. Es ist nicht meins, es gehört mir nicht. Und ich lasse es nicht zu. Ich rede mit Gott oft drüber und sage, okay, ich weiß jetzt nicht, du lebst ja in mir, mein Körper ist ja dein Tempel. Wie lange willst du das noch so zulassen? Weißt, es gehört mir nicht. Und wenn ich mal nicht richtig laufen kann, dann laufe ich eben im Moment nicht so gut. Und dann sage ich, nee, das gehört mir nicht, das verschwindet in Jesu Namen. Ich bin geheilt durch das Blut Jesu. Ich bin geheilt durch das Blut Jesu. Und nichts anderes gilt. Wir kommen von oben, wir sagen das, wir singen das wunderbar, Halleluja, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir sollten es leben. Wir leben es schon. Aber wir müssen immer weitergehen. Wir müssen immer höher gehen. Lasst uns nicht mit irgendeinem Symptom oder mit irgendeiner Beschwerde in unserem Körper oder in unserer Seele abfinden. Wir sind neue Schöpfungen. Sag mal einfach, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin aus Gott geboren. Krankheit gehört mir nicht. Das gehört in die Hölle, kann Satan wieder mitnehmen. Ja, erneuert euer Denken. Immer wieder komme ich auch an diesen Satz, erneuert euer Denken. Betrifft mich auch. Also ich stehe hier nicht, weil ich denke, ich habe ja gar nichts mehr. Und alle, die jetzt hier sitzen, die brauchen es ja noch. Oh nein, ganz sicher nicht. Da gibt es noch viele Dinge in mir, die noch verändert werden müssen. Aber weißt du, eine Sache ist so klar. Wir sind doch Gottes Kinder. Aus Gnade hat er uns errettet. Jesus hat einen Blutbund mit uns geschlossen. Er hat sein Blut für uns gegeben. Und wir haben es angenommen, indem wir ihn angenommen haben. Das heißt, mit diesem Blutbund hat er sich verpflichtet, für uns zu sorgen, unser Herr zu sein. Ja, wenn Jesus mein Herr ist und ich da oben lebe, warum sollte ich mich ununterbrochen mit dem beschäftigen, was vielleicht noch in meinem Fuß ist oder an meinem Ohr ist? Das interessiert mich. Also es gibt ein Wort, was ich ja sehr liebe, das tangiert mich nur peripher. Das heißt, das interessiert mich kaum. Und wenn ich mal merke, ich habe nicht verstanden, ja gut, inzwischen lache ich drüber. Und ich habe halt immer Leute, die mir dann zeigen, jetzt geht's los oder was Tobi gerade eben gesagt hat, kriege ich dann übersetzt. Es ist doch kein Problem. Und wenn ich zum Problem mache, was in meinem Körper ist, dann habe ich ein Problem. Aber dann lebe ich ja nicht mehr da, wo ich hingehöre. Dann lebe ich ja gar nicht im Himmel. Dann lebe ich ja gar nicht wie die neue Schöpfung. Dann beschäftige ich mich ja immer nur mit der Erde. Und wenn ich mich immer nur mit der Erde beschäftige, mit dem Herrn und Herrscher dieser Erde, ja, okay, also, was will ich dann erwarten? Das tun wir nicht mehr. Wir sind neue Schöpfungen. Wir machen uns das immer, immer, immer tiefer klar. Gott hat uns neu geschaffen. Er hat uns im Ebenbild Jesu geschaffen. Wir sind sein Ebenbild. Wir sind sein Botschafter hier auf dieser Erde. Wir sind seine Vertretung hier auf sein Stellvertreter hier auf dieser Erde. Das sind wir. Jeder Einzelne. Und ich auch. Und alle am Livestream auch. Wir sind seine Botschafter hier auf dieser Erde. Wir vertreten Gott. Wir vertreten Jesus. Wir leben und empfangen vom Heiligen Geist. Wenn wir mal nicht wissen, was wir sagen sollen, ja gut, also, dann sagen wir, so wie ich eben, Heiliger Geist, was soll ich predigen? Übernimm mich. Und eigentlich hatte ich irgendwas mit Power und mit Wasser kochen. Das kam mir so in den Sinn. Aber jetzt war, ist was ganz anders rausgekommen. Weil ich habe vorhin, ich glaube, als Astrid gesprochen hat, habe ich so, hatte sie irgendwas gesagt und auf einmal dachte ich so, ja, wenn ich sage zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht kochen, ich kann nicht mal Wasser kochen, ich weiß nicht, kam mir so in den Sinn, dann setz es doch einfach auf den Herd und dreh den Stöpsel an und dann kocht das Wasser. Weißt du, diese Kraft, diese Power, dieser Strom, der da reinkommt, der das Wasser zum Kochen bringt, wenn du das mal umsetzt, der ist doch in dir. Alle Kraft hat Gott dir doch gegeben. Du hast doch seine Autorität. Du hast doch seine Kraft. Also leb doch gefälligst auch so. Und ich auch, Marion. Ja, okay, ich höre mir selber zu. Und ich predige mir auch immer selber. Das mache ich schon viele Jahre. Weil der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Der Glaube kommt nicht daher, dass ich mich hinsetze und sage, weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ja, dann schlag die Bibel auf. Lies nach. Sag vorher, Heiliger Geist, was soll ich denn lesen? Ich habe keine Ahnung. Und dann erwarte, vertraue, glaube ihm, dass er dich leitet. Und er leitet uns immer weiter. Und je hat er uns geleitet, und wird uns leiten, solange wir auf dieser Erde sind. Und in diesem Glauben, in dieser Sicherheit, in diesem Vertrauen gehen wir einfach weiter. Amen. Ich kenne das Gefühl. Ja, so. Ist Wasser reingeworfen worden, das heißt... im Glauben gehe ich jetzt übers Wasser. Ja, genau. Und das ist auch was, was der Herr von uns will, dass wir wirklich immer jeden Tag über das Wasser gehen. Er hat uns das vorgegeben, vorgemacht. Er hat uns gerufen, auch aus dem Boot auszusteigen, über das Wasser zu gehen. Und wir sagen dann, okay, Herr, wenn du das sagst, dann gehe ich über Wasser. Dann gehe ich über dieses Wasser und du zeigst mir den Weg, wo es lang geht. Und dann werden wir diese Wunder erleben. Ja, Gott ist gut, das brauche ich eigentlich gar nicht besonders betonen, aber es ist wichtig, sich selber das auch immer wieder zu sagen. Gott ist gut und er hat ein wunderbares Timing für unseren Lebenslauf. Er hat wunderbare Gaben, die er uns gegeben hat und wir brauchen es wirklich nur auszupacken. Das ist ein gutes Wort vorher gewesen, finde ich super. Und was ich besonders, meine liebste Bibelstelle, das ist Zephania 3,17. Wer weiß es, was da steht? Also der Herr, also wesentlich der Herr, sieht mich, der Herr jubelt über mir, also über jedem Einzelnen von uns und er tanzt sogar über uns. Viele deutschen Übersetzungen geben das gar nicht wieder, was da eigentlich im Urtext drinsteht. Also er jubelt über uns, er tanzt über uns, er ist begeistert über jeden Einzelnen von uns und er singt auch uns ein Lied. Und das ist kein Schlaflied, das ist kein Beruhigungslied oder sonst was. Nein, das ist ein Lied der Begeisterung. Das ist ein Power-Song, den er für jeden Einzelnen hat, für jeden Einzelnen. Und ein Lied der Ermutigung, ein Lied der Befreiung, was dann immer wieder in unser Leben reinkommt. Also wenn du irgendwo feststeckst oder das Gefühl hast, festzustecken, dann denke daran, der Herr sieht es. Er ist ein Gott, der sieht, und er singt über dir. Er sagt, ich freue mich über dich. Es ist ganz wunderbar, gut, steh neu auf, geh einfach weiter. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Feind aktiv. Der kommt von irgendwoher und bringt dir diese Lügen rein. Und das Problem, das taucht dann auf, wenn du diese Lügen glaubst. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder im Wort Gottes zu sein, um diese Lügen dann auch zu erkennen. Ich denke, das Fatale bei dieser ganzen Sache ist das, dass viele Lügen uns in frühem Alter schon beigebracht werden und dann wir sie als Kinder schon glauben. Und das Ganze spielt sich auch oft einfach im Unbewussten ab. Also so zu sagen, unter der Wasseroberfläche, unter dem Wasser. Und das gibt dann auch oft diese Wellen in unserem Leben. Und was tun wir? Ja, wir gehen über dem Wasser, über diesen ganzen Lügen. Wir treten auf Schlangen und Skorpione. Und wenn wir sagen, Herr, zeig mir, was da schief ist, zeig mir, was da nicht stimmt, dann offenbart uns der Herr diese Lügen, weil Jesus ist das Licht der Welt. Er ist ein Licht auf unserem Weg. Er begleitet uns überall hin. Er zeigt, was da nicht richtig ist, was da im Dunkeln ist. Ja, der Feind sagt vielleicht oft, im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Und wir sagen, im Licht wird alles offenbar. Und durch das Licht sehe ich das Licht und durch das Licht sehe ich auch die ganzen Lügen, die Lügen, die heißen, du bist sowieso zu nichts zu gebrauchen, du bist sowieso immer irgendwo am Rand, du stehst eigentlich jedem im Weg und was du dir überhaupt einbildest, dich liebt sowieso niemand. Das sind solche Sachen mit Ablehnung. Und das merkst du immer wieder, wenn solche Dinge dann kommen, wenn sie bewusst werden, wenn sie in diesem Licht Gottes dann erscheinen, dann merkst du, das irgendwas stimmt ja da nicht. Ja, das gibt's ja gar nicht. Gott liebt mich. Was ist da los? Ich lebe, und dann kannst du sagen, ich lebe nicht mehr in dieser Ablehnung, ich lebe nicht mehr am Rande, ich bin kein Kellerkind mehr. Ich lebe nicht mehr im Keller, ich lebe nicht mehr in der Bedürftigkeit, sondern ich bin versorgt in jeder Hinsicht. Und dann musst du natürlich beginnen mit dem Auspacken von all dem, was der Herr für dich vorbereitet hat. Ich wiederhole das nochmal, der Herr hat für dein ganzes Leben ein wunderbares Timing. Selbst dieser Abend heute ist ein Timing, steht im Notizplan, im Plan, im Terminkalender von Gott. Er hat diesen Abend geplant, er hat geplant, dass du hier sein sollst und du bist hier. Und ich finde es immer wieder, wenn solche Dinge, dann, wenn du im Nachhinein dann solche Dinge siehst, wie der Herr bestimmte Dinge getimt hat. Es ist ganz fantastisch und das baut dann deinen Glauben wieder auf und dein auferbauter Glauben kann wieder mehr empfangen von Gott. Und so gehst du weiter, immer in diesem Kreislauf, du erlebst, wie Gott Wunder tut, auch wenn es kleine Dinge sind, für uns kleine, oder wenn es große sind, für Gott sind alle Dinge wichtig. Du bist Gott wichtig, Alle Dinge sind wichtig. Und wenn du das erlebst, dann hast du mehr Glauben und kannst mehr empfangen. Und wenn du mehr empfängst, dann kriegst du wieder mehr Glauben. Und so läuft das, wenn ich übers Wasser gehe. Und geh auch weiterhin übers Wasser, lass dich rufen. Amen. Ja, geh weiter übers Wasser. Ich hatte im Lobpreis heute einfach immer nur so dieses, ja, du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Und ich habe das so gesehen, irgendwie gibt es so ein Bild, wo einfach so die Milchstraße, die Galaxie, eine Darstellung von drauf ist und so scherzhaft so ein Pfeil hin, ja, du bist hier, so irgendwo ist er ganz am Rand. Und das ist ja irgendwie so, in der Welt soll das irgendwie vermitteln, ja, wir sind nur irgendwie so da arm in irgendeiner Galaxie unter 100 Milliarden von Galaxien und so. Aber weißt du, das ist vielleicht das, wie wenn wir mit unseren Teleskopen irgendwo hingucken, wie wir den Eindruck bekommen, dass wir es sehen. Aber weißt du, Gott schaut nicht so. Gott schaut genau dahin. Weißt du, genau dahin, genau zu dir ist. Du bist wirklich im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Weißt du, es ist nicht unbedeutend. Du bist nicht unbedeutend. Gott, weißt du, Gott selber schaut ganz hin. Weißt du, nicht wie so der prüfende Lehrer, der guckt, machst du auch alles richtig? Es hatten viele immer so das Bild, okay, Gott guckt mir immer auf die Finger, dass ich auch hier alles richtig mache. Nein, weißt du, er ist einfach interessiert, weißt du, er schaut einfach, weißt du, wie so ein liebender Vater, der einfach die Aufmerksamkeit an seinen Kindern hat. Wir waren im Urlaub, waren wir so am Strand und da waren halt auch lauter andere Familien und da gab es auch so Kinder, die haben dann Sandburgen gebaut und die wollten immer so, hey, Mama, Papa, schau mal, was ich so gebaut habe. Die wollten immer, dass die Eltern das sehen. Die Eltern waren da nicht so begeistert, das war irgendwie ein bisschen traurig, aber weißt du, Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Weißt du, Gott sieht dich, weißt du, Gott schaut dir das an, weißt du, und ich meine, vielleicht denkst du, oh ja, ist nichts Besonderes, was ich da mache, aber weißt du, Gott findet es besonders. Gott sieht dich, weißt du, es ist so, weißt du, irgendwo ist es in uns angelegt, dass wir wollen, dass das, was wir machen, dass es gesehen wird. Und weißt du, vielleicht ist es in deinem Leben oder in deiner Arbeit oder auch in der Gemeinde oder so, dass du denkst, hey, was ich mache, sieht keiner, mich sieht keiner. Irgendwie bin ich wie unsichtbar. Aber weißt du, Gott sieht dich. Weißt du, egal, Gott sieht dich. Das heißt, ja, fühlt sich nicht so an, aber Gott sieht dich trotzdem, weißt du. Und weißt du, es ist einfach, weißt du, du klar, weißt du, das reicht, weißt du, es reicht, wenn du weißt, hey, Gott sieht dich. Weißt du, es ist ja einer der Namen Gottes, ist ja El Roy, der Gott, der mich sieht, weißt du, er sieht dich. Weißt du, und weißt du, irgendwie, ich hatte das auch so, weißt du, du hast deine volle Aufmerksamkeit, weißt du, und ich meine, das geht vielleicht nicht in deinen Verstand, wenn du denkst, hey, es sind irgendwie x Millionen Christen und alle möglichen Menschen hier, wie kann er die volle Aufmerksamkeit von jedem haben? Aber weißt du, Gott kann es irgendwie, weißt du, ich meine, wir Menschen kriegen es manchmal nicht mal hin, einer Person unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken, aber weißt du, Gott kann jedem von uns seine volle Aufmerksamkeit geben. Ich weiß nicht wie, aber er kann es und weißt du, er macht das. Weißt du, er ist nicht irgendwie mal abwesend. Er ist nicht irgendwie mal, oh, da musste ich schnell, keine Ahnung, habe ich mir kurz irgendwas angeschaut. Nein, du hast immer seine volle Aufmerksamkeit. Er ist nicht irgendwie mal kurz am Telefon oder am Handy und swiped irgendwo durch. Nein, du hast immer seine volle Aufmerksamkeit, weißt du? Und wenn du dich einfach, ja, wenn du weißt du, wenn du dir dessen einfach bewusst bist, weißt du, dann gehst du auch ganz anders ran, weißt du, ganz anders in den Tag rein, weißt du, er ist auf dich fokussiert, weißt du, er sieht dich und ja, das ist voll gut einfach, weißt du, er sieht dich, er weiß auch, was anliegt, weißt du, er bereitet dich auch vor auf so Dinge, weißt du, Dieter hat es gesagt, ja, hier ins kalte Wasser geworfen, aber weißt du, Jesus sagt, hey, er sagt es selbst, hey, in so Situationen überlegt dich, was ihr sagen müsst oder was ihr sagen sollt oder was dran ist, sondern ihr werdet die Worte bekommen. Weißt du, er wird euch die Worte eingeben. Also du musst auch nicht, wenn du irgendwo in deinem Alltag unterwegs bist, immer sagen, ah, okay, wie soll ich das jetzt sagen? Ja, wie bringe ich das am besten rüber? Gut, manchmal ist es vielleicht gut, ein bisschen sich auf so Gespräche vorzubereiten, je nachdem. Aber weißt du, am Ende weißt du, hey, der Heilige Geist führt mich. Er wird mir die richtigen Worte geben zur richtigen Zeit. Er wird mich auf jede Situation vorbereiten, weißt du. Man kommt dann schnell rein, so, ja, was passiert, wenn das? Weißt du, du kannst ja die Dinge nicht vorhersehen. Du kannst ja nicht sehen, okay, wo wird sich der Tag morgen hinentwickeln? Aber weißt du, wir hatten es mehrmals gehört schon, Gott bereitet es immer vor. Weißt du, er hat jeden Tag vorbereitet, er hat den Abend vorbereitet, hat einen Tag morgen vorbereitet, deine ganze Woche hat er durchgetaktet, durchgeplant. So gut kann der beste Manager oder auf der Welt kann das nicht durchplanen, so gut wie Gott das alles durchgeplant hat. Du musst es einfach nur zulassen, dass er übernimmt. Du musst es einfach nur zulassen, dass er einfach deinen Tag leben darf, dass er da einfach rein darf. Weißt du, im Englischen verwendet man gerade auch, wenn es darum geht, dem Herrn so abzugeben oder einfach sich ihm hinzugeben, nennt man das Wort yield. Und gibt es unterschiedliche Übersetzungen für, aber meistens kommt das Wort, kennt man es im Englischen auch aus dem Straßenverkehr. Da heißt es yield, heißt, wenn du, also nicht Vorfahrtsstraße, sondern das Gegenteil, so wenn du Vorfahrt gewähren musst. Und das ist, wenn heißt so, also yield to zum Heiligen Geist heißt eigentlich, du musst ihn gewähren lassen, weißt du? Du sagst nicht, okay, ich muss das jetzt machen und hier alles, sondern du sagst, hey, okay, ich lasse einfach den Geist gewähren, ich lasse ihn einfach durch, ich lasse ihn einfach vorbei und dann folgst du ihm, weißt du? Dann folgst du dem, wo er dich hinführt. Und weißt du, irgendwie kommen wir mit unserem Verstand vielleicht oft dahin, dass wir denken, oh ja, ich muss das jetzt selber machen und ja, wie? Und dann planst du schon alles und dann hast du dir alles aufgeschrieben, irgendwie alles strukturiert. Aber weißt du, manchmal ist es einfach so, dass der Heilige Geist sagt, hey, okay, schön und gut, aber lass erst mal mich machen. Und weißt du, er benutzt dann oft auch vielleicht die Dinge, die du dann gemacht hast. Aber weißt du, er benutzt es dann auf seine Weise. Weißt du, er bringt dann seinen Geist rein und dann funktioniert es auch. Weißt du, sonst meistens ist es so, wenn du irgendwie alles selber planst und dir alles durchdenkst, passiert eine Sache dann, an die hast du nicht gedacht, also gerade die, an die du nicht denkst, passiert dann meistens. Und dann ist alles irgendwie Strich durch die Rechnung. Aber weißt du, der Heilige Geist, der hat die volle Rechnung, weißt du, der kennt den ganzen Umfang. Und deswegen, weißt du, musst du auch einfach lernen, weißt du, dich dem hinzugeben. Weißt du, es ist einfach, ja, dass er in dir sich ausbreiten kann, dass er sich in dir verherrlichen kann, weißt du. Es ist, und muss ich da echt ihm hingeben, einfach ihn machen lassen in dir, weißt du, in der Bibel heißt ja, dieses gute Werk, das er in dir begonnen hat, er wird es auch vollenden, weißt du. Ich habe jetzt lese zurzeit ein bisschen die Biografie von Kenyon und das ist echt interessant, da geht es auch so ein bisschen drum, wie diese ganze, diese ganzen Grundlagen dazu, Heilung durch Glaube, wie das zustande gekommen ist, wie da einfach die ersten Prediger dazu standen. Und da gab es einen, der war echt interessant, der hat einfach irgendwann gesagt, okay, der hatte, irgendwie Lungenprobleme, dass er nicht so lange atmen konnte und dann auch nicht lange Strecken laufen konnte, ohne dass er halt so Probleme bekommen hat. Und der hat dann irgendwann gesagt, ja, okay, Ich bin ja im Glauben, bin ich ja geheilt, weil Jesus hat mich geheilt, durch seine Striemen bin ich geheilt und so. Und er hat dann so von sich gehabt, ja, das muss ich jetzt auch, Zeugnis zugeben. Also das war damals auch sehr, sehr stark dieser Punkt, hey, du bezeugst deine Heilung, selbst wenn du sie im Sichtbaren noch nicht manifestiert da bist, bezeugst du sie einfach, bis sie dann auch wirklich da ist. Und dann hat der so gehabt und dann hat er gesagt, ja, ist alles wieder, hat es so vor sich bezeugt und weiß nicht, ob auch vor anderen, aber auf jeden Fall. Und dann kam irgendwann so das, wo es irgendwie gemeinsam bergsteigen wollten, also wirklich einen Berg hochlaufen, also wo er wirklich Probleme gehabt hätte, wenn das nicht gestimmt hätte. Und hat auch gesagt, wirklich, es war bis zu der Wanderung hin, hat er keine Veränderung gespürt. Und dann hat er es aber auch immer wieder bezeugt und im Glauben ergriffen. Und irgendwann hat er einfach gesagt, ja, und dann habe ich mich da einfach reingegeben. Ich habe mich einfach in diese Realität reingegeben und habe es einfach losgelassen, weißt du, wie einfach hingegeben. Und ist dann gelaufen und hat gesagt, ja, am Anfang war es mit der Atmung noch ein bisschen schwierig, aber dann war es komplett weg. Weißt du, und es ist so, weißt du, es ist, darf sich da nicht verkrampfen, weißt du, du musst das, was Gott hat, was das Wort sagt, du musst es schon ergreifen, du musst schon sagen, ja, muss es für dich ergreifen, aber dann auch irgendwo loslassen, es ist einfach auch, ja, einfach auch, weißt du, weil es ist ja kein Werk, es ist ja nichts, was du dir erarbeitest, was du dir, ja, aus deiner Kraft hervorbringst, sondern es ist etwas, was er in dir tut. Und weißt du, er arbeitet da mit dir zusammen, aber am Ende ist es er, der es tut, weißt du. Und deswegen, ja, gib dich da einfach rein, weißt du, und auch mach da keine Kompromisse, weißt du, mach da nicht irgendwie, wenn du sagst, ja, haben sie ja gehört, finde Marion immer so faszinierend, die steht einfach fest im Glauben, weißt du, die sagt, okay, ich habe hier da noch mit meinem Ohr Probleme, aber das ist im Heilungsprozess, das muss gehen, weißt du, wo vielleicht man oft so versucht ist zu sagen, ja, ich habe ja das Wehwehchen und das, ja, das mit der Heilung ist vielleicht für andere gut und für den Gottesdienst, beim Pastor, da werden sie immer geheilt, aber bei mir, ja, ich weiß nicht. Nein, weißt du, du stehst da einfach drauf. Weißt du, und dann, weißt du, in unserem Kopf haben wir immer das so, du denkst vielleicht dann, okay, ich bin ein Heuchler, wenn ich glaube, dass es so ist, aber es ist ja noch nicht so. Aber weißt du, du darfst halt nicht irgendwie nicht mit dem Verstand rangehen, du musst deinem Geist rangehen, dass du einfach sagst, hey, Es ist das Wort, weißt du, das Wort sagt es. Das Wort sagt, dass wir durch seine Striemen geheilt sind und du ergreifst es einfach. Hast du noch Schmerzen? Okay, aber es muss sich an... Weißt du, du leugnest auch nicht, dass du Schmerzen hast. Du sagst jetzt nicht, nö, ich habe keine Schmerzen mehr und läufst da rum, humpelst da rum oder sowas. Nein, du musst jetzt nicht leugnen, dass es noch da ist. Aber weißt du, du sagst, hey, ich stehe auf der Wahrheit des Wortes Gottes, weißt du? Und das ist auch nicht nur in Sachen Heilung oder in dem Bereich, sondern in allen Bereichen. Weißt du, wenn du sagst, hey, All die Verheißungen, die das Wort des Gottes dir gibt, wenn das Wort Gottes sagt, hey, du bist versorgt mit allem, was du brauchst und auf dem Konto sind halt nur rote Zahlen, dann sagst du nicht, ja, alles gut, ich bin Millionär und was weiß ich. Nein, du stehst da drauf, dass du sagst, hey, ich bin mit allem versorgt und du sagst natürlich auch, okay, die Zahlen spiegeln das noch nicht wieder, das leugnest du nicht, aber du gehst im Glauben. Amen. Halleluja. Jetzt kommen wir zu den anderen Galaxien. Also wir steigen jetzt auf den dritten Himmel mit übernatürlicher Freude. Amen. Ich finde so Freude etwas Starkes, das viel bewirkt in unserem Leben. Ja? Freudig, rejoice in the Lord, sagt man das auf Englisch. Ja? Es kommen Situationen, es kommen Umstände, wo die Leute wissen nicht manchmal, was zu tun ist, ja, und die Sachen sind manchmal ernst, aber freue dich halt so. Es ist halt eine gute Gewohnheit, dass wir das lernen und immer das nutzen in unser geistliches Leben auch. Ja. Mir kommt so gerade ein Lied vor, es ist, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day, also ist den Tag, der Herr gemacht hat, ja. Wir werden uns freuen und dazu, ja. Heute, ja, ist mein zweites Mal, ich komme schon drüber. Und ich wollte auch was teilen von Jesaja. Jesaja war halt so ein Prophet, der auch in das neue Bund das Leben von Jesus gesehen hat, ja. Und er hat schon viel davon erzählt, er hat schon viel davon auch geschrieben und das steht auch im Wort. Ich wollte halt so jetzt Jesaja 43 von Vers 2 lesen, weil das war halt so zu den Volker von Israel geschrieben. Aber was die zweite Vers finde ich ganz genial, wenn er sagt, ja, wenn die durch den tiefes Wasser oder reißende Strome gehen muss, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerast, bleibst du unversehrt. Ja? Keine Flamme wird dich verbrennen. Also wenn du das hörst und siehst, also die erste mit Wasser können wir schon von das Leben von Petrus sehen. Ja? Wenn Petrus so halt Jesus gesehen als ins Wasser und hat gefragt, wenn du da bist, ja, sag mir Bescheid, dass ich zu dir kommen kann. Und der hat ihm gesagt, komm. Und er konnte da laufen, ja. Er konnte den Schritt weitergehen und deine Sicht war auf Jesus fokussiert. Und sobald die Sicht war, dann auf den, wie sagt man es, die Sturm, ja, dann fing alles irgendwie schief zu gehen. Was lernen wir dazu, ja? Dass, auch wenn wir in schwierigen Situationen sind, unser Fokus sollte auch ganz an Jesus eingerichtet werden, ja. Weil der ist der Einzige, der uns übernatürliche Kraft gibt, um vorüberzukommen und um das zu überwinden. Halleluja. Die zweite von davon war halt auch ins Wasser. Dieses Mal war Jesus halt, der hat geschlafen, ja. Und es gab einen Sturm und die wusste nicht, was da. Ja, und die haben schon angefangen anzuschreien. Aber wenn die dann ihm aufgemacht hat, dann hat er das irgendwie gestillt. So, die Frage ist, wenn du da in der schwierigen Situation bist oder wenn du was Schwieriges hast, was du ja mit der natürlichen Kraft auch nicht lösen konnte. Die erste Frage ist, ja, ist Jesus bei mir? Kann ich zu ihm gehen? Kann ich das weitergeben? Ja, das ist halt immer was hilft. Denn wenn er bei dir ist, dann kannst du ein bisschen, ja, du weißt, dass er, und wir wissen, dass wir sind halt so neu geboren und Jesus lebt in uns. Von daher können wir auch die Sachen, ehrlich gesagt, überwinden. Amen. Und die zweite davon, das ist auch von Meshach, Abednego und Shadrach, ja. Die war halt im Feuer. Das ist halt, was wir sehen, ja. Und der König hat gesehen, dass mittendrin war eine vierte Person und da sah wie eine Sohn Gottes, ja. Also es ermutigt uns, dass egal welche Situationen wir sind, wenn wir Jesus dabei haben, wenn wir ihm in der Mitte da einlassen, dass der die ganze Dinge regelt, dann müssen wir keine großen Gedanken oder große Sorgen dazu haben, ja. Das war halt so, was ich auch von das Wort von Jesaja so halt mitgenommen habe und wollte teilen. Und dann, letzte Woche hatte ich auch so einen Traum. Ja, aber das war nochmal so ein Traum, wo wir waren halt so in Gottes Gegenwart. Und ich habe gesehen, dass wir war halt so in eine Form von Anbetung. Ja, jeder hat so den Herr und wir haben halt so die Gegenwart Gottes halt so genossen und das einfach so genossen, wie das war und alles reingelassen, wie das geht. Und in dieser Gegenwart, auch im Lobpreis war das, passiert nämlich einer, der von meiner Seite, ich glaube, das war meine rechte Seite, das war so eine junge Person, ja, der hat schon so angefangen, der hat zum Beispiel das Mikrofon genommen und auch angefangen, so halt so zu prophezeien. So wie eine, weiß, das ist, man nimmt sowas nicht ernst, aber es ging schon so weiter und er konnte wirklich prophezeien. Und als er ins Zimmer weitergegangen ist, hatte er nochmal Worte der Ermutigung und das Kraft Gottes war da und hat Sachen bewegt, ja. Es gab Wunder, es geschien Wunder und ich konnte dann merken, so halt im Traum, dass Gottes Kraft war halt so in Bewegung, der Heilige Geist war halt in Bewegung. Und dann hat er halt so, das kam dann wie meine Schwester, hat er dann die Hände aufgelegt und ist auch so mit den Kraft Gottes irgendwie, ja, sie konnte das nicht handeln, dann ist sie auf dem Boden so halt runter. Aber was mich dann überrascht hat, ist halt so, am Anfang war die Gemeinschaft so halt so wie ein kleines Zimmer, aber es erweitert so halt mit Kraft Gottes bewegt hat, ist das Zimmer dann größer und größer geworden, ja. Und er ist dann durchgelaufen mit Gottes Kraft, aber ich konnte das Ende irgendwie nicht sehen, ja. Das bedeutet, dass wenn Gott Kraft kommt und wenn das anfängt, sich zu bewegen, wir müssen nichts mehr machen, ja. Der Heilige Geist macht dann das Ganze. Der bringt das Ganze zu Ende. Und ich glaube, was mich so halt irgendwie berührt hat, ist halt, der hat die erste Schritt genommen, ja. Hat angefangen zu prophezeien. Er hat irgendwie sich gegeben, ja, dass Gott ihm nutzen konnte. Und das hat so halt, und es gibt so den Vers, der Herr wird dann seinen Geist ausgießen, ja, und die Jungen werden prophezeien und Visionen sehen, die Alten werden träumen, ja. Das ist halt so eine Situation, wo du das siehst, ist auch bestätigt von Wort Gottes, ja. Das war halt so was mich auch ermutigt hat und auch, ich wollte das auch mit euch teilen, ja, als Gemeinde. Manchmal ist halt nicht unsere Kraft, dass das macht, sondern der Heilige Geist, dass der das macht durch uns, Amen. Und wir sollen nur das ihm den Raum geben und dass er das auch machen konnte. Und heute Morgen bin ich dann zu einem Traum aufgeweckt. Das war irgendwie ein interessantes Traum, habe ich am Anfang nicht verstanden. War halt so irgendwie, wir waren in einer anderen Galaxie oder einem Himmel, sagen wir so, ja. Und der Kapitän hat dann die Aufgaben verteilt. Und dann war ich so zuletzt und dann hat er zu mir gesagt, ja, und jetzt deine Aufgabe ist halt so, das Ordner von Kindernothilfe rauszuholen und dann mich hierher zu bringen, ja. Hat mich irgendwie überrascht, Kindernothilfe, was bedeutet das, ja. Aber dann kam so halt, ja, I will lift my eyes to the Lord. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth, ja. ich werde meine Augen auf den Herrn richten, ja, der uns ja, hilft. Und ja, der ist halt so die Schafe der Erde und Himmel. Und dann habe ich so halt so ein bisschen verstanden, wie das geht. Ja, wir sind Kinder Gottes. Und manchmal haben wir auch Not in verschiedenen Situationen. Und wir sollen das an ihm für Bitte helfen, ja, was Astrid schon vorher gesagt hat. Also es ist echt interessant, wie Gott manchmal spricht. Aber es ist echt auch gut zu wissen, dass der liebt uns. Und wir sind einfach so da, wir können ihm anbieten und er wird uns dann dazu helfen, in jeder möglichen Situation, egal welche Not das ist, ob Krankheit, ob finanziell, ob Material, auch Freude, es gibt so übernatürliche Freude, kann er auch so ausgießen und schenken. Ja? Ich wollte das halt mit euch das dann weiter teilen und danke für die und lass uns dann beten und das auch auf Herrn unser unterschiedliche Noten dann auf ihm geben. Amen. Ja. Ja, du hörst heute Abend, den ganzen Abend, Gott ist einfach gut. Oh, Gott ist so gut. Gott ist so gut. In ihm gibt es keinen Schatten, sondern nur Licht. Von ihm kommt alles Gute. Alles Gute kommt von ihm. Das ist so, so genial. Ne? Das macht mich einfach glücklich, muss ich sagen. Alles Gute kommt von unserem Herrn. Und das Einzige wirklich, was wir tun sollen. Ne? Er sagt nicht mal, wir müssen es, sondern er sagt uns, komm hier herauf. Komm hier herauf. Komm nach oben. Komm zu mir, wo ich bin. Kriech nicht unten auf der Erde rum. Weißt du, wenn ich da unten auf der Erde rumkriech, also nimm mal an, das wäre jetzt richtige Erde, dann sehe ich doch jeden Krümel, sehr jeden Wurm, der da rumkriecht, Frösche und so weiter. Ja, aber wollen wir das denn sehen? Wollen wir denn jeden Krümel sehen? Wollen wir uns auf hartem, steinigen Erdboden bewegen? Nee. Du hast ein neues Leben bekommen. Weißt du, ein neues Leben. Und ein neues Leben ist was Neues. Das ist nichts Altes, ja? Ich bin früher auch auf der Erde rumgekrochen und habe jeden Krümel angeguckt. Bloß war mir das nicht bewusst, weil ich gar nicht wusste, dass es ein neues Leben gibt. Aber Halleluja, Gott sei wirklich gepriesen und gelobt. Hat er mich gefunden? Und ich habe Jesus gefunden. Jesus hat mich gefunden und ich habe Jesus gefunden. Und dann war ich nicht mehr auf der Erde, musste nicht mehr die ganzen Krümel anschauen und die Würmer, die da rumliegen und meckern und motzen und jammern und ach, ist alles so schwer und warum, weshalb, wieso, sondern dann habe ich ein neues Leben bekommen. Ja? Und dieses neue Leben ist oben, oben, oben, oben bei unserem Herrn. Bei Jesus, bei unserem Papa, ja, oben, wir leben oben, oben, oben. Weißt du, wenn wir auf dem Berg sind, ich finde das immer ganz faszinierend, dann schaust du übers Land und dann siehst du alles von der Sicht von oben. Dann siehst du unten, die Autos sind klein wie Spielzeuge, die Häuser meinst, könntest du in die Hand nehmen, so klein sind die. Und die anderen Berge, die sind alle so schön im Hintergrund. Du bist oben, ja, und du siehst alles mit der Sicht von oben. Und wenn du oben bist, dann weißt du einfach, nichts kann dich rausbringen. Weil oben ist ja auch die Position von einem Herrscher. Du herrschst. Weißt du, Gott hat dich eingesetzt, hier auf dieser Erde zu herrschen und zu regieren. Und wir lassen uns nicht mehr diese Herrschaft aus der Hand nehmen. Ja, bist du entschieden, mehr denn je, einfach immer oben zu leben. Immer zur Rechten Gottes sitzend, in Jesus. Weißt du, das sind Entscheidungen, wo wir treffen müssen. Wir können beten, Herr, bitte mach das. Aber wenn wir gebeten haben, dann wissen wir, dass wir es empfangen. Aber dann ist es an uns, diese Schritte zu gehen, zu herrschen, zu regieren, zu forschen im Wort Gottes. Und dann gilt es, Entscheidungen zu treffen. Weißt du, wie oft müssen wir uns am Tag oftmals entscheiden, glaube ich jetzt dem, was mir da entgegenstehen will? Oder entscheide ich mich für oben? Entscheide ich mich fürs Wort Gottes? Entscheide ich mich dafür, alle meine Sorgen auf Gott zu werfen, weil er ja in seinem Wort sagt, ich sorge für dich? Entscheide ich mich zu sagen, also, das wird nichts mit mir und Gott. Irgendwie weiß gar nicht, wo der ist. Aber, oder entscheide ich mich? Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer mich bittet, dem wird gegeben. Weißt du, manchmal müssen wir einfach das Wort ergreifen, uns dann nicht wieder loslassen, so, ach, hat doch nichts genützt, sondern vorwärts gehen. Vorwärts gehen mit diesem Wort in der Hand. Und weißt du, dieses Wort ist das Schwert des Geistes, das scharfe, zweischneidige Schwert, das trennt zwischen Seele und Geist und Mark und Bein. Und wir schwingen das Wort. Weißt du, wenn du sagst, ich werfe alle Sorgen auf dich her, dann schwingst du dieses Schwert und der Feind muss weichen. Sorgen, Gedanken müssen weichen. Sie müssen gehen. Weißt du, sie müssen gehen. Weil Gottes Geist stärker ist wie der Feind. Gott ist stärker. Gott ist stärker. Sag mal, Gott ist stärker. Gott ist stärker. Gott ist stärker. Weißt du, das müssen wir wissen. Sein Wort ist stärker. Und er hat uns Durchhaltevermögen gegeben. Er hat uns Disziplin gegeben. Weißt du, eine Frucht des Geistes ist Disziplin. Und wir brauchen diese Disziplin, um dieses Wort festzuhalten. Entschieden zu sein. Entschiedenheit bedeutet, diszipliniert mit dem Wort Gottes zu leben. Disziplin, weißt du, das ist eine gute Frucht des Geistes, diszipliniert zu sein. Diszipliniert heißt auch, ich entscheide mich für den eingeschlagenen Weg. Du hast dich für Jesus entschieden. Du hast ein neues Leben angenommen, von ihm bekommen. Und du entscheidest dich, diesen Weg mit ihm zu gehen. Du entscheidest dich, ihm zu glauben. Du entscheidest dich, ihm zu vertrauen. Du entscheidest dich, oben zu leben. Weißt du, das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wir können viel für jemand beten. Du kannst viel für jemand beten. Es ist immer gut, wenn wir füreinander beten, weil dazu sind wir ja auch da. Aber es gibt Situationen, da müssen wir einfach selbst die Entscheidung treffen. Selbst das Wort ergreifen. Und vor allem, was ganz wichtig ist, wir haben einen Mund bekommen. Was ist das? Ein Mund. Und warum haben wir diesen Mund? Nicht nur, dass wir da Lippenstift drauf machen. Das ist jetzt eine Erkenntnis. Sondern wir haben diesen Mund bekommen, dass wir sprechen. Dass Worte aus unserem Mund hervorkommen. Und zwar gesalbte Worte. Worte des Wohlergehens, Worte des Lebens, Worte der Auferbauung, Worte der Ermutigung, Worte, die vom Thron Gottes kommen, die von oben sind. Wir schwingen dieses Wort. Ja, es ist ein Segen. Oh, wir ermutigen andere. Wir auferbauen andere. Und wo wir aber eisenhart sind, da spricht unser Mund Worte der Autorität. Geh hinweg, Krankheit. Weich von mir, Sorgengedanken. Verschwindet in Jesu Namen. Und dann beginnst du Gott zu loben und zu preisen. Wir beschäftigen uns nicht mit dem Feind. Wir sprechen und dann wissen wir, was wir gesprochen haben, gilt in der unsichtbaren Welt. Weißt du, wenn du deinen Mund aufmachst, dann erzittert der Feind. Dann hat er Angst, weil er weiß, wenn die Jutta ihren Mund aufmacht, da gibt's nichts mehr zu lachen für mich. Weißt du, dann verschwindet er. Ja, wir brauchen dieses Bewusstsein. Unsere Worte haben Kraft. Unsere Worte sind gesalbt. Gesalbt mit der Kraft Jesu Christi. Wir sprechen nicht mehr aus unserer menschlichen Kraft, sondern der Heilige Geist spricht durch uns. Und so gehen wir. So gehen wir. Voller Mut, voller Kühnheit. Wir haben dieses Schwert des Geistes in der Hand und wir schwingen es, wenn es notwendig ist. Wir schwingen es gegen den Feind und wir nehmen es um unsere Brüder, Geschwister, Familie, Verwandtschaft, Bekanntschaft, unsere Geschäftskollegen, einfach die ganze Welt zu segnen. Ist das nicht gut? Schon wieder ein Geschenk. Wow, so viele Geschenke. Wow, juhu, danke Jesus. Danke, danke, danke. Amen. Also, du triffst Entscheidungen. Hast du das schon gewusst? Du triffst Entscheidungen. Wer hat das gewusst? Jeder trifft Entscheidungen. Du hast immer die Wahl. Und im Prinzip ist es eine einfache Wahl. Entweder du entscheidest dich für die Angst oder für den Glauben. Ich habe festgestellt, es gibt immer nur die zwei Auswahlmöglichkeiten. Angst oder Glauben. Ja? Heute hat es mich so getroffen. Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Wie kommt der Johannes da drauf? Ja? Wie kommt er da drauf? Ich habe das nirgendwo gelesen, dass es Jesus sagt zum Johannes persönlich. Mir wird plötzlich so bewusst, er hat sich irgendwann entschieden, jawohl, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Hast du die Entscheidung schon getroffen? Du bist der Jünger, den Jesus liebt. Du kannst heute diese Entscheidung treffen, ja? Ich bin der Jünger, der Jesus liebt, ja? Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Sag's mal, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Das ist einfach, es ist nur eine Entscheidung. Eine Entscheidung, weil Jesus hat das schon lange festgelegt, ja? Dass du geliebt bist. Ja, nichts, dass ich nichts von seiner Liebe trennen kann, ja? Also entscheide mich für das Wort Gottes. Weißt du, der Thomas, der hat gesagt, ich glaube nur, was ich sehe. Ja? Ich nenne sie Thomas-Salbung. Der hat die irgendwann auch aufgegeben. Ne? Hat auch nicht mehr an seine Thomas-Salbung geglaubt. Ja? Aber viele von uns oder viele sagen immer, ich glaube nur, was ich sehe, wenn meine Krankheit, ja, die nicht meine Krankheit ist, ja, noch da ist, ich glaube, die ist immer noch nicht da, also ich kann gar nicht glauben, ja, aber das stimmt nicht, wir sind Gläubige, Jesus sagt, wir sind die Gläubigen, also sag mal, ich bin ein Gläubiger, ja, und ein Gläubiger ist keiner, der irgendwas immer fühlt, weißt du, du musst dich nicht immer so positiv fühlen, aber du triffst Entscheidungen, du triffst jeden Tag Entscheidungen, ja, du triffst die Entscheidung, ich bin geheilt. Das sind vielleicht noch drei kleine Symptömchen, aber die verschwinden schon, ja, die verschwinden schon, es wird jeden Tag besser mit mir. Ich bin der, der geheilt ist, ja, ich bin der, der geliebt ist, ich bin der, der gläubig ist, ja, ich bin der, der oben ist, ja, ich bin oben, ja, ich treffe Entscheidungen, ich bin oben, ich bin nicht mehr unten, ich bin oben. Ja, heute waren wir auf dem Ulmer Münster, 392 Stufen, ich dachte, ich verschnauf's nicht mehr, ja, aber irgendwann bist du dann oben, ja, und dann haben wir von oben im Joni, der saß unten und da hat er zugeguckt, die waren so klein mit Huten, ja, so klein waren sie, so klein. Nein, ja. Das ist schon was anderes, wenn du oben bist, ja. Das ist ganz was anderes, ja. Aber das ist im Glauben nur eine Entscheidung, ja. Ja, du sagst das so einfach, ja, du trumpfst so auf, ja. Aber du kannst es auch machen, weißt du? Und wenn du ein kleines Kind bist, ja, oder wenn du eine alte Oma bist oder ein alter Opa, du kannst sagen, ich bin ein Gläubiger, ja. Ich bin ein Gläubiger, ja. Ich bin ein Gläubiger. Ich bin ein Gläubiger. Ich komme zwar gerade aus dem Kindergarten nach Hause, aber ich bin ein Gläubiger. Ich bin ein Gläubiger. Wenn ich spreche, dann geht die Krankheit weg, ja. Egal wie alt du bist. Ja, und wenn du im Altenheim wohnst, ja, ich bin ein Gläubiger, ja, ab heute werden hier Menschen gesund werden, ja, ab heute wird sich das Altenheim entvölkern, ja, ja, ja, ja, du bist ein Gläubiger. Ein Gläubiger ist einer, der Entscheidungen trifft. Es ist keiner, der Gefühle hat, ja. Du hast auch Gefühle, aber du hast nicht unbedingt immer die Glaubensgefühle. Du triffst Entscheidungen anhand des Wortes, was du von Gott bekommen hast, ja. Du hast Verheißungen bekommen. Ja, wie nimmst du diese Verheißung ein? Indem du sagst, das gehört jetzt mir. Das gehört mir. Ich weiß nicht, ob es ein Dieter gehört, aber mir gehört es auf alle Fälle. Es gehört mir. Ich weiß auch nicht, ob es ein Pastor gehört, aber mir gehört es, ja. Mir gehört es, ja. Mir gehört es, ja. Ja, wenn im Wort Gottes steht, er gibt mir Kraft, Vermögen zu schaffen, ja, und mein Konto hat nur rote Zahlen, ja, dann kann ich entweder auf mein Konto gucken oder ich sage, er hat mir die Kraft gegeben, Vermögen zu erwerben oder zu schaffen, aufzubauen, ja. Schluss mit den Schulden, Schluss mit den Schulden, Schluss mit dem Mangel, ja, er gibt mir Weisheit, meine Finanzen zu kontrollieren. Ich muss auch nicht alles raushauen, weißt du das? Ich kann mit wenig leben, ich kann mit viel leben, ja. Ich kann es einfach, weil Jesus in mir lebt, ja. Wir sind eine neue Schöpfung. Die neue Schöpfung lebt aus dem Glauben, die lebt nicht mehr aus dem Schauen, ja. Wenn du vom Ulmer Münster, da kannst du weit schauen, ja. Aber du lebst im Glauben, egal was du siehst, ja. Du siehst es im Geist und holst es dir runter. Es gehört dir, weißt du, wenn du vor dem Weihnachtsbaum, wer hat das vom Weihnachtsbaum gesagt, wenn du da stehst und die vielen Geschenke siehst, ja, du kannst da lange davor stehen und sag, oh, die schönen vielen Geschenke. Aber du musst irgendwann mal dahin marschieren und musst mal das Geschenkpapier runterreißen und du musst es mal auspacken. Und du musst mal gucken, was da drin ist, ja. Und du musst doch sagen, das ist jetzt meins, ja. Das gehört jetzt mir. Ich bin ein Gläubiger, ja. Heute ist Weihnachten für mich. Und morgen ist es auch Weihnachten für mich, ja. Und übermorgen ist erst recht Weihnachten, ja. Bis Weihnachten ist Weihnachten für mich jeden Tag. Und dann geht's von vorne los, ja. Wieder jeden Tag Weihnachten, ja. Ich weiß nicht, ob das langweilig wird, aber mir ist es noch nie langweilig geworden, Geschenke zu kriegen, ja. Ich habe manchmal vielleicht nicht das Richtige gekriegt. Ich wollte gerne was anderes haben, ja. Aber deswegen höre ich doch nicht auf, Geschenke zu empfangen. Wie dumm ist denn das, ja? Du gehst einfach frei. Du hast das Wort, weißt du? Das Wort ist einfach wie ein riesen Geschenkkatalog, ja? Kein Quellekatalog, ein Geschenkkatalog, ja? Und da schlägst du eine Seite nach der anderen auf. Oh, das gehört mir. Das gehört mir. Und das gehört mir auch noch. Weißt du, wie... Für dich war es vielleicht... früher schwer in der Bibel zu lesen, aber wenn du mit der Motivation liest, das ist mein Geschenkkatalog, ja, dann liest du viel lieber das Wort, ja, sagst, oh, das gehört mir ja auch noch, weißt du, manchmal lese ich einen Psalm und denke, das gehört mir ja alles, was da steht, ja. Ich bin ein Gesalbter des Herrn, steht da drinnen. Lies mal die Psalmen, das ist ein Genuss, weißt du, das ist Balsam für deine Seele, da wird dein Geist aufgebaut, ja. Da bist du automatisch oben, ja. Wenn du es mit einem Herzen eines Einnehmers liest, ja, das gehört jetzt alles mir. Das gehört alles mir. Was Gott für uns getan hat, was Jesus für uns getan hat, ja, er hat das Land ausgebreitet. Er sagt zu Abraham, richte deinen Blick auf und schau, das alles habe ich dir gegeben, ja. Dieses ganze Land Kanaan, dieses ganze Land der Verheißung habe ich dir gegeben. Und das sagt er auch heute zu uns, ja. Dieses ganze Land habe ich euch gegeben. Wann wollt ihr anfangen einzunehmen, ja? ich glaube es noch nicht, ich sehe es noch nicht. Weißt du, diese Thomas-Salbung, die muss raus, weißt du? Wir wollen diese Johannes-Salbung haben, ja. Ich bin ein Lieblingsjünger, ich bin sein Lieblingsjünger. Für mich ist er gestorben, ja, und hat alles erworben, ja. Seid ihr da dabei? Ja, seid ihr da dabei? Ja, wir schmeißen heute Abend den Unglauben raus. Ja, wir schmeißen den Unglauben raus. Ja, das gehört nicht mehr zu uns. Ja, stehen wir mal auf zusammen. Ja, sagen, stehen wir mal auf. Ja, bevor stehen wir mal auf. Ja, Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir. Sprich mir mal nach. Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Dass ich geliebt bin, dass ich ein Gläubiger bin, dass ich so viele Geschenke haben darf. Und ich verspreche dir, ab heute werde ich jeden Tag Geschenke auspacken und mich freuen und noch mehr Geschenke auspacken und den Unglauben zeige ich die rote Karte. Du gehörst nicht mehr zu mir. Du verlässt diesen Raum. Danke, Jesus. Ich bin dein Kind. Amen. Halleluja, preist den Herrn. So schön bei euch zu sein. Es ist einfach Familie. Wir haben uns einfach gesehnt, in der Familie zu sein, auch wenn wir erst heute Abend aus Hamburg zurückgekommen sind. Aber wir wollten einfach eure Gesichter sehen. Lasst euch einfach nochmal alle anschauen. Euch da hinten habe ich noch nicht so genau gesehen. Ihr wart nicht im richtigen Winkel. Okay, schön, ja, super, schön. Ihr seid zum ersten Mal da hier beim Intensivabend, kann das sein? Ja, schön. Wie heißt ihr denn? Sandra und Billy, ah, das ist gut, ja. Super, schön, kommt ihr hier aus der Nähe, oder? Neckar-Taifingen, ah ja, super, schön, herzlich willkommen, gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja, preist den Herrn. So gut, ja, wir waren gerade in Hamburg und hatten zwei wunderbare Abende dort in Hamburg, starke Gottesdienste. Sonntagabend war ja Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und als ich vorher so nochmal, ich bete dann oft auch nach so einer Tour, bete ich einfach und sag einfach Gott so, was mich noch so bewegt, oder bring ihn einfach auch nochmal die Leute, die denen Jesus gedient hat. Und als ich so das so Revue habe passieren lassen, was so passiert ist, fiel mir einfach zu diesem Sonntagabend, fiel mir dieser Bibelvers ein, Apostelgeschichte 10, 38, ich weiß nicht, wer weiß, was da steht, da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Ja, Apostelgeschichte 10, 38. Und das kann ich euch sagen, das haben wir wirklich erlebt, jetzt am Sonntagabend im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Ich habe das richtig stark empfunden, wie Jesus einfach durch die Reihen gegangen ist und wohlgetan hat und, ja, ich hoffe, alle geheilt hat, die vom Teufel überwältigt waren. Ich kann es nicht genau sagen, ich weiß es nicht, aber ich habe viele gesehen, die geheilt wurden. Wir haben wirklich kreative Wunder erlebt, starke Wunder erlebt. Eine Frau zum Beispiel, die hatte einen Unfall gehabt schon vor vielen Jahren. Und seit diesem Unfall, das war eine Knie-OP, nein, nicht ein Unfall, sondern eine OP. Aber die OP war verpfuscht, so muss man sagen. Es war eine verpfuschte Knie-OP. Und aufgrund dieser verpfuschten Knie-OP konnte sie ihr Knie nicht mehr, also ihr Bein nicht mehr durchstrecken. Das Knie ließ sich nicht mehr durchstrecken. Und Gott hat sie wirklich in einer Sekunde, sie war total überrascht, plötzlich hat es demonstriert, so zack, zack, zack, und konnte es wieder völlig normal durchstrecken. Halleluja. Preis den Herrn. Eine andere Frau, die war extra aus Dänemark gekommen, englischsprachig, war extra aus Dänemark gekommen. Nein, wir haben Englisch gesprochen, genau. Ja, ursprünglich kommen sie aus Mauritius, genau. Aber die kam mit ihrem Mann, der ist Däne. Und sie hatte seit Jahren ganz starke Hüftprobleme und hätte wohl eigentlich Hüft-OPs gebraucht und konnte nicht richtig laufen, hatte total Schmerzen. Und Gott hat sie komplett geheilt, ist rumgesprungen im ganzen Raum, keine Schmerzen mehr. Gott hat sie komplett geheilt. Ich glaube, Gott hat ihr zwei neue Hüftgelenke gegeben. Halleluja. Preist den Herrn. Das war wunderbar. Bei einer anderen Frau Wir haben ja schon ganz oft erlebt, dass Gott neue Fußgewölbe bildet, wenn Leute Senkspreizfüße oder Plattfüße oder so haben. Aber diesmal war es so bei einer Frau, ich hatte ein Wort der Erkenntnis, dass Gott Senk- und Spreizfüße heilen möchte. Und bei dieser Frau war es so, ich habe gar nicht für sie gebetet und ich wusste auch gar nicht, wer das ist. Ich habe nur dieses Wort geteilt und sie kam nachher und hat Zeugnis gegeben und hat gesagt, ich stand da und ich habe gespürt, wie plötzlich meine Füße sich gehoben haben. Während ich in den Schuhen war, habe ich gespürt, wie meine Füße sich gehoben haben und jetzt laufe ich total anders. Halleluja. Und Gott hat ihr zwei neue Fußgewölbe gegeben. Preis den Herrn. So gut. Und was uns auch total bewegt hat, war, jemand dort aus dem Team hat Zeugnis gegeben von einer Frau, die sie begleitet auch schon seit einigen Wochen. Und für sie wurde in einem der letzten Gottesdienste in Hamburg gebetet. Sie hatte schon zum wiederholten Male wiederkehrende Lungenkrebs-Tumore und hat Chemo nicht vertragen, hat es abgebrochen und so weiter. Also wirklich so, also dass man sagen kann, es war unheilbar Krebs. Und für sie wurde gebetet. Ich weiß gar nicht, wer für sie gebetet hat in irgendeinem Heilungsgottesdienst in Hamburg und bei Glory Life. Und sie hat jetzt eine Untersuchung beim Arzt gehabt und die haben CT und Ultraschall und glaube Röntgen oder was auch noch gemacht. Also ich glaube 3 Untersuchungen waren es und sie haben 0,0 mehr von diesen Tumoren gefunden. Halleluja. Preist den Herrn, danke Jesus, Halleluja. Gott ist gut, Halleluja. So gut. Und weißt du, und das war wirklich, ich habe das wirklich wie gemerkt und gesehen, Jesus von Nazareth, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Und ich sag dir, Jesus von Nazareth ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er kommt aus uns hervor und er geht mit uns, er ist an unserer Seite. Und wo er hinkommt, hat er nur eins im Sinn, nämlich Menschen wohl zu tun und Menschen zu heilen. Und es ist sein Herz. Und ich habe einfach so stark sein Herz gespürt in diesen Tagen, wirklich, dass Jesus einfach, er möchte die Menschen heilen. Und nur er kann es ja auch. Ich kann es ja nicht. Du kannst es auch nicht. Aber er kann es und er will es unbedingt. Und er geht herum und will heilen und wohltun. Und jeden, der irgendwie, weißt du, auch nicht nur körperlich, wir haben auch am Montagabend haben wir ganz viel starke auch Berührungen in der Seele und Verwandlungen der Seele erlebt. Jesus hat sie uns da ganz tief offenbart in dem Gottesdienst. In unterschiedlicher Art und Weise möchte er dir wohltun und möchte dich heilen und möchte dich freisetzen. Und ich sag dir, er geht heute Abend auch hier umher, um jeden Einzelnen von uns zu berühren. Und er hat schon viele berührt im Lauf dieses Abends. Und er ist noch weiter dabei zu berühren und auch dich über Livestream berührt er. Er geht umher und er weiß genau, was du brauchst. Nicht für alles gibt es immer Worte der Erkenntnis. Ich hatte einige Worte der Erkenntnis und viele, es waren auch noch andere Heilungen. Ich habe jetzt nicht alles erzählt, aber viele sind auch einfach geheilt worden, ohne ein spezielles Wort der Erkenntnis, einfach weil Jesus umhergeht und heilt. Und weißt du, ich kenne vielleicht nicht deine Situation, aber Jesus kennt deine Situation und er ist hier heute Abend und er ist auch für dich da über Livestream, um umherzugehen und wohlzutun und zu heilen und auszuteilen, einfach von seinem Herzen, weißt du, es ist sein Herz. Also lass uns vielleicht einfach nochmal so zum Schluss und dann übergebe ich wieder. Einfach lass uns nochmal ausstrecken, einfach in diese Dimension hinein und einfach von ihm empfangen, weil er geht umher, um wohl zu tun. Das ist das Erste, er tut wohl. Ja, und da ist alles drin, das ist seelisch, das ist körperlich, das ist finanziell, das ist materiell, das ist beziehungsmäßig, das ist arbeitstechnisch, in jeder Hinsicht. Er möchte dir wohl tun. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Abend hier umhergehst in diesem Raum und dass du wohl tust, Herr, und jeden berührst, Herr. Halleluja. Jeden Einzelnen, Herr, wo auch immer er gerade das jetzt braucht oder sie das braucht, Herr. Danke, Herr, dass du auch über Livestream derselbe bist. Danke, Herr, dass es nicht menschliche Gegenwart, nicht menschliche Kraft ist, sondern dass du selber es bist, Herr, der umhergeht und wohltut und alle heilt, die noch irgendwie vom Teufel überwältigt waren. Und ich sage euch jetzt im Namen Jesus, wo irgendwie der Teufel Raum bekommen hat im Leben von irgendjemand, der hier heute Abend ist oder zuschaut. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, Jesus, wir widerstehen dem Teufel, weil das Wort sagt im Jakobus, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und wir widerstehen dir, Teufel, jetzt in dem Namen Jesus und du fliehst von den Söhnen und Töchtern Gottes in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Wir nehmen Autorität über jede Bedrückung, wir nehmen Autorität über jede Schwäche, über jede Müdigkeit, über jede Lauheit, über jedes körperliche Gebrechen und jede körperliche Einschränkung in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du umhergehst und dass du persönlich Söhne und Töchter gerade jetzt berührst, dass du Dinge hebst. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass sich da etwas hebt in dem Namen Jesus. Gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Streck dich einfach aus. Streck dich einfach aus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass sich gerade jetzt hier etwas hebt in Jesu Namen. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du umhergehst. Danke, Jesus, dass du umhergehst hier in diesem Raum und auch über Livestream und jeden heilst. Halleluja. Der vom Teufel überwältigt war oder der sonst in irgendeiner Form Symptome hatte oder wo irgendwelche Dinge waren in der Seele. Danke, Vater. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke, Herr, für deine kreative Kraft, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Herr, wo Wege sich öffnen, auch Klarheit sich öffnet, Sicht sich öffnet. Da, wo keine Sicht da war, da, wo keine Klarheit da war, danke, dass sich das öffnet, gerade jetzt, in dem Namen Jesus, sei frei und los zu sehen, was Gott sieht. Wir haben es gerade schon gehört, wir sind oben, ja, und von dort sehen wir klar. Und ich setze es frei, ich setze diese klare Sicht frei über jedem von uns, auch über jedem von euch, über Livestream oder Video, in Jesu Namen. Ich setze frei, klare Sicht. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass eine deiner Segnungen auch Freude ist. Danke, Herr, dass du uns wirklich dazu bestimmt hast für die Freude, Herr. Du freust dich, wenn deine Kinder sich freuen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich alles, was noch manchmal auf unseren Seelen liegt, Herr, was manchmal einfach da sich drauflegt, Herr, danke, dass du heute Abend wirklich da bei jedem Einzelnen total durchbläst, Herr. Wow. Und einfach von ganz tief drinnen, Herr, ganz neue Freude gibst, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Ja, übersprudle uns, überströme uns, Herr. Halleluja, ströme lebendigen Wassers, Herr. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, Gott ist so gut. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Preist den Herrn, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, wir lieben dich, Herr. Halleluja, du bist wunderbar. Danke, auch Herr, für die Familie Gottes, Herr. Danke für deine Söhne und deine Töchter, Herr. Herr, danke für jeden Einzelnen, auch hier, Herr. Danke für diese göttliche Gemeinschaft, Herr. Und danke, Herr, dass wir wirklich wie ein Mann vorangehen, auch bei ganz Glory Life. Also ganz egal, ob wir hier in Stuttgart sind oder in Hamburg oder wo auch immer du zuschaust, wir gehen gemeinsam voran als eine Familie. Weißt du, die Liebe des Vaters, hat er mir mal vor Jahren gesagt, die Liebe des Vaters zieht zusammen und bringt Wachstum. Halleluja. Und das ist wunderbar. Also wir sind nicht nur eine Wundergemeinde, sondern wir sind auch eine Liebesgemeinde. Ich sagte, das eine gehört zum anderen. Da, wo die Liebe ist, die göttliche Liebe ist, da sind auch die Wunder zu Hause. Und deswegen ist es einfach so gut. Sag mal zu deinem Nachbarn, so schön, dass du auch zur Familie gehörst. Halleluja. Preist den Herrn.